heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Es gibt Action und Fun ohne Limit. People are still having sex. People are still having sex. Lust keeps on lurking. Nothing makes them stop. This AIDS thing is not working. Are still having sex. Lust keeps on lurking. Nothing makes them stop. This AIDS thing is not working. Absolutely no effect. Parents and counselors constantly scorn them, but people are still having sex and nothing seems to stop them. People are still having sex. Lust keeps on lurking. Nothing makes them stop. This AIDS thing is not working. People are still having sex. Still having sex. Hallo Bandis. Tja, das Motto der Familie Bundy heißt, sie sehen uns, sie beleidigen uns, sie kriegen einen Arschtritt. Aber Kelly... Hallo Al, grüß dich, Schuhverkäufer. Hey, rein mit dir. Ich hab dich mit einem steinalten Hinterwäldler verwechselt. So ist das, passiert dir bestimmt öfter. Aber Al, du kennst mich doch. Oh, jetzt weiß ich's, du musst ein Verwandter meiner Frau sein. Ach was, Al, du weißt genau. Ich möchte von denen habe ich bisher noch keinen aufrecht laufen sehen. Danke. Ab heute läuft das anders, Bandis. Wenn ihr unanständig seid, lasse ich euch abführen. Ach, jag dich doch selber. Wir sind Bundys. Wir rufen nicht die Bullen. Manchmal ruft man sie wegen uns. Genau, Baby. Meine Rache wird euch sicher sein. Uns pinkelt keiner ungestraft ans Bein. Diesen Sommer. Heute haben wir wieder jede Menge Gewinnspiele. Dann haben wir wieder zwei Reisen. Eine Woche Paris zu verlosen. Jede Menge CDs. Neue Songs ohne Ende. Und ganz viel Spaß. Planet zur Vernichtung in Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum die Erde verschwinden sollte? Und die Studienummer 0137-21-20100. Unser Fax 0621-3375-266. Es ist nicht mehr weit. Das ist der ganz neue Space Rock. Folgt mir auf meine Reise von hier nach Travel. Power, Power Play. Music Power, Power. Freitagabend. Radio Regenbogen. Wir bringen euch ein Programm voll auf eurer Wellenlänge. Oh, that's crazy. Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total. Boy, voll normal. Also bleibt dran, Leute. DJ Test. Eternity. Mega-Knüller. Auch ganz neu, jede Menge neue Songs dabei nach Schäfer. Wir haben 22.21 Uhr 21 bei. Jetzt kommt die volle Sommerladung. Die volle Packung Power. Hey! Y'all ready for this? This is the remix. This is the remix. Lose a pass on the horse race. Two vases and D-vades out like Scarface. For your roll money, it, let me put on my school face. And I'm paranoid at the things I say, wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out, partying with girls that never die. The CEO's picking on the small fries, my campaign telling lies. I'm just spreading my love, didn't know my love was the one holding the gun in the glove. Well, this all good, as long as it's understood, it's all together now in the hood. Was wird denn das hier, hä? Nicht aufs Klo gehen. Roger Nixammer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Die heiße Spur bei Radio Regenbogen. Sie sind im Traum ihrer schlaflosen Nächte begegnet. Sie waren zu schüchtern, ihn anzusprechen. Keine Panik. Radio Regenbogen hilft. Die heiße Spur. Immer sonntags von 15 bis 18 Uhr. Eine Lampe. Aufhören, ich bin kitzelig. Du hast mich befreit, Aladdin. Als Dank erfülle ich dir drei Wünsche. Ich wäre ganz so schlau wie ein Fuchs, stark wie ein Bär und möchte fliegen wie ein Adler. Dann brauchst du Red Bull, den Energy Drink. Der belebt Geist und Körper. Red Bull verleiht Flügel. Adieu, mein Geist. Schade, dass es bei Geistern nicht wirkt. Hier kommt der absolute Hitzeschock für Ihre Ohren. Summer Feelings, die brandneue 3-CD-Box mit den extra heißen aktuellen Sommerhits von La Bouche. Summer Feelings, die einzige Muss-Ich-Haben-Freibad-Eiscafé-und-Cabriolet-3-CD-Hot-Hit-Komplettbox. Mit den Original-Superhits und garantiert echten Sommerklassikern von Snap, Hathaway. Gehen Sie jetzt nicht an den Kühlschrank, sondern rufen Sie gleich an und bestellen Sie Ihre Summer Feelings unter 040 411 442. 3 CDs so heiß wie eine Sonneneruption für 89 Mark inklusive Versand. Summer Feelings gibt es nicht im Handel, sondern wieder einmal nur hier in Ihrem Radioshop. Unter 040 411 442. Summer Feelings, die zischt. Von den blauen Bergen kommen wir. Schorsch, was tust du? Ich übe singen. Oh, lass es doch die machen, die es richtig können. Bei der Radio Regenbogen Jubiläumspistenparty. Genau, vom 16. bis 22. Dezember. Skifahren, Party, Spaß und der große Birthday-Event in einer Wahnsinnsatmosphäre. Mit starken Live-Acts und Überraschungen ohne Ende. Ja, so richtig mit lecker Essen und einer Supershow. Genau. Und wer singt? Top Secret, aber du wirst dich wundern. Infos unter 0621 33 75 115. Eine super Pistenparty wünscht die Privatbrauerei Höpfner in Karlsruhe. Aber jetzt sing ich. Nein, du nicht. Sau, was ist, Sohn brennt, ein frisch zapfte Mast im Radio, da macht's erst einen Spaß. Oh, cool.

So, Nachtschwärmer, nicht nur, dass wir heute zweimal eine Woche nach Paris haben zu verlosen. Nein, aha, da gibt es noch was anderes. Wir haben ja einige, haben wir auf die Internetseite geschrieben. Und da haben wir jetzt was Neues. Wer sich heute oder diese Woche angeklickt hat, wird überrascht sein. Und da haben wir jetzt Folgendes. Auf der Internetseite ist ein Gästebuch und der 50. der sich im Gästebuch einträgt, bekommt eine Homepage nach Wahl. Hey, wie ist das? Und jetzt habe ich den Chef oder Macher unserer Seite drin, und zwar den Michael aus Stuttgart. Michael? Hallo, ja. Hallo. Hallo. So, Michael, wie geht es jetzt? Erzähl uns mal. Was kann man noch alles machen auf der Seite mit dem Chatten und so? Ja gut, Gästebuch drin, dann haben wir einen Chat einbaut für die Leute. Und die können also untereinander kommunizieren? Genau, genau, richtig. Kannst bis reingehen, sich anmelden, ein Passwort brauchen sie, einen Namen, und dann können sie sich da unterhalten. Da haben wir noch Links zur Disco reingemacht, zu Radio Regenbogen, ein paar nette Bilder von dir. Wunderbar, wunderbar. Und also wie ist das jetzt mit den 50 Eintragen im Gästebuch? Der 50. bekommt von dir eine... Ja, er kriegt von mir also Homepage nach Wahl erstellt, kriegt auch den passenden Speicherplatz dazu, seine E-Mail-Adressen und ja, was er halt sonst noch rum haben will. Oho, aha. Und wo müssen die jetzt, was müssen die jetzt abtippen hier, dass sie zu dir auf unsere Seite kommen? Ganz einfach www.charlie2000.de. Und wenn der 50. da ist, gibst du mir Bescheid, dann, dass man den gleich bekannt gibt. Ja. Wunderbar. Schöne Grüße nach Stuttgart, Michael. Tschüss. Oh, yeah. Wir suchen jetzt 5 in der Brette in dem nachfolgenden Zusammenschnitt. Nachtschwärmer? Das war jetzt ein Zeichen. That's nasty! 60 Sekunden. Yeah. Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? I am glad to present to you. Please call me, please. Ja, callt mich jetzt an hier beim Gewinnspiel. There are two main things that make a party swing. One is 0137-21-20-100. Let me tell you now, this DJ is in a great mood, so the rest is up to you. I'm gone. Now it's 6 o'clock. My heart ticks tocks. A black satin bag full of badass rocks. My identity has to be exposed. Stealing from the spot that I truly chose. I lose and abuse my choice to choose. Now I'm fixed and I'm falling deeper in the mix. There's no hope for me. See, my path's been chosen. I'm Johnny B. Johnny B. Yeah. wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that? We'll be in a Japanese restaurant eating sushi, drinking sake, it's me and my mommy with the doobie. Cutie, smelling like Miyake, half Philippine thing, but now let's call it Suki. Got me booty beating properly in Versace pants, cocky bow-legged stands, a thing of beauty. Watch me, body crazy, burn like nature, Foxy, Nas, and AZ. Truly reason to bust the Thule and keep lacing jewelry. Watch me to make sure that you one of a kind and you deserve to be my sunshine. If you need a fix of my time, if you need a fix, baby, keep it grooving, let the love. Keep it grooving, let the love flow. Come on, keep it grooving, let the love flow. One, two, three. Kick out first nigga that slips, the first nigga I'ma trip on. Get my flip on, lay him down and get my dip on. Out the back door, see my Benz over a minute. I'm out to win it, I'll pull a jack in a minute. Got them hoochies getting freaky in the back room. Cause on the microphone I'm funky like a bathroom. It's just a new generation of invincible G's. We got mics and gas and nuts hanging to our knees at ease. Nigga freeze if you step into my area. I carry a strong mind, flow till I'm blind. It's summertime, feel me rhyme, looking for a dime. Need to get my head right, now watch me flow so tight. Knows proved to be profitable. Took him from the plague. not post. Broke them off some crumbs, relieved them like thumbs. Had them begging like bums, cause you wouldn't give them none. Give them none. Heartless, we are living in darkness. In a world so heartless, we are living in blindness. In blindness, yeah. Heartless, we are living in darkness. No matter where you're from, no matter how you come, cross the wrong path and you will get done. Gun smoking, my body's laying on the floor. She wishing, hoping that I still breathe, that I still live. Unfortunately, I only got one life to give. Too bad, she no longer wants to live because of her dad. I loved her and she loved me. Unfortunately, her dad can see because his raised his eyes wouldn't let him. Now it's a thin line between love and hate, and Romeo and Juliet as the father dealt the deadly fate. A tear for love, a tear for mad intolerance. Why holler since the people sing to let it go? A tragic ending sending such a hateful message. Romeo, Romeo, let your soul go. Let it rise and heaven's gonna let you know that love is all we need. Immer noch unser Gewinnspiel. Wir haben 22.51 Uhr. Nachschwimmer, hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Und wer meint, er hat fünf Interpreten zusammen, der wählt 0137 21 0800 100. Like Luciano. Now here's my motto. Play it one by one and make sure it's legato. Spit up Mac, get in a rental, now see me smile. My clothes are off my margins, then I got my game tight. And I'm praying that the gold stays on my ring. And if I don't, I'm gonna spit this shit on again. It's all good. I learned how to roll with the punches in order for me to get a little something, something. It wasn't a bomb, but yo, I ain't complaining. I said, das müsste aber jetzt reichen nach Germany. Fun in Fun Fun mit und ruf an. Ja! Wir heben ab ins Turbo Mega starke Wochenende. Welcome! Ins Wochenende mit allerbester Laune. Der super sonnensaftig frische Spaß. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Sonne, Spaß und heiße Flirts. Der Action-Sommer. Ab in den Sommer. What about this? Well, suppose you did it this way. Destiny, shut up! How do you choose a date? Destiny, shut up! Shut up! How do you ask for a date? Remember this feeling I'm feeling. destiny, shut up. How do you choose a date? Destiny, shut up, shut up. How do you ask for a date? Wir haben gleich 22.58 Uhr und irgendwie habe ich gerade Probleme. L, ne? Das kannst du wohl nicht, oder? L, ich kriege die Leitungen nicht aufs Mischpulver. Wie das, wie das? Oder das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Sonne, Spaß und heiße Flirts. Der Action-Sommer. Ab in den Sommer. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Besser, besser. Radio, Radio, Radio Regenbogen. Middle Europe. Großartig, einfach großartig. Die absolut coole Party. Hallo Nachtschwimmer, da bin ich wieder. Absolute Wahnsinn. Bei Red Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Hier spricht eure Dolly Buster. Welche Frau ist gerade am Mikrofon? Ist es A. Hans Meiser oder C. Dagmar Berghoff? Oh, ich liebe dich. Ich liebe mich auch. Ein Hauptcomputer. Bitte Codeschlüssel eingeben. Überprüfung. Codeschlüssel in Ordnung. Na also. Sie haben Zugriff auf den Netzwerkknotenpunkt. Zugriff verweigert. Zugriff verweigert. Zugriff verweigert. Zugriff gewährt. Ich wusste es doch. Wer ist die Zielperson? Ihr wisst ja, www.charlie2000.de, klar! New! Let there be house, and house music was born! We'll be right back. echte Nachtschwimmer hat natürlich sofort erkannt. Tainted Love. Saftzell ist das Original, ja? Und das ist jetzt die erste Version und ich muss euch die zweite auch noch bringen, ganz klar. Und wir sind immer dabei, mit einer Telefonleitung zu schauen. Ich habe Ellen ein Schraubentier gegeben. Ich hätte es lieber nicht machen sollen. Ne? Ich habe ein Schraubentier mal gegeben. Aber Ellen, pass auf, komm nicht hier an die Stromleitung. Was meint ihr? Tainted Love. Und das Original damals von Softcell, das war ja die Doppel-Maxi. Where Did Love Go war da dabei. Ach, spitzenmäßig. Wie gesagt, aufs Gästebuch www.charlie2000.de. Der 50. bekommt von, dass ich von nichts falsch sage, Webmaster Webdesign, eine Internet-Homepage nach Wahl. Kostenlos. Genau der 50. Hello, baby. Wo ist die Party? Hier. In den Sommer. Holy. Oh, wow. Ganz frisch aus der CD-Presse. The Unstoppable Beatmaster. Bring the noise. Oh, Hört man gleich, ne? Die neue Broken Down. Wir haben 23.17 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Bei Bandes ist dicke Luft. Kelly hat ihr ein ganz schlechtes Zeugnis nach Hause gebracht. Ganz, ganz schlecht. Also, Sohn, ich weiß, es macht dir Spaß festzustellen, dass deine Schwester eine doofe Nuss ist. Wenn Kelly die Unterstufe nicht besteht, kriegen wir sie nicht aus dem Haus. Und dann komme ich nie zu meinem eigenen Zimmer. Und wenn das passieren sollte, laufe ich schlicht Amok. Und zwar quer durchs Alphabet, hast du das verstanden? Kelly, fällst du denn schon wieder durch? Sag etwas zu ihr, Al. Das ist nicht gut, Kelly. Und jetzt geh spielen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Eltern sind. Also komm schon, Kelly. Irgendjemand in der Schule musst du doch bescheißen können. Du kannst nicht immer in der Unterstufe bleiben. Oh, immer dieser Druck. Kelly, du musst in die Schule gehen. Kelly, du musst bestehen. Kelly, du musst lesen lernen. Wie soll ich denn groß werden, wenn das alles über meinem Kopf hängt? Ach, komm schon, mein Schatz. Ich weiß, dass du bestehen kannst. Du bist ein kluges Mädchen. Kannst du mir helfen? Ich kann's versuchen. Bei welchen Themen brauchst du Hilfe? Keine Ahnung. Welche Fächer habe ich denn? Das ist Kelly, ja? So ein Körper und kein Quäntchen Hirn im Schädel. Maul halten! Wie lange halten wir das noch aus? Das ist eine besonders schlechte Vorstellung. Ja, genau. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zu. Und der Sommer macht einfach Spaß. Heute scheint die Sonne wieder wie gemalt. Das Programm, das euch gefällt. Das ist schon was. Disco Dip! Like it or not, we live in times of danger and uncertainty. That is the way he lived. That is what he leaves us. My brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life. Be remembered simply as a good and decent man who saw wrong and tried to right it, who saw suffering and tried to heal it, who saw war and tried to stop it. Who loved him and who take him to his rest today, pray that what he was to us, what he wished for others, will someday come to pass for all the world. Pussy Malamute. Ja, und das ist die Stimme von Martin Luther King. Wie oft hat er schon herhalten müssen, seine Stimme? Wie viele Songs, ha? Wir haben 23 Uhr, 24. Hier ist der Badespaß. Nachschwelle. Juhu. Mit jedem Spaß die Krone auf. Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Und Schnitt. Die heiße Spur bei Radio Regenbogen. Sie sind dem Traum ihrer schlaflosen Nächte begegnet. Sie waren zu schüchtern, ihn anzusprechen. Keine Panik. Radio Regenbogen hilft. Die heiße Spur. Immer sonntags von 15 bis 18 Uhr. Du Pepone, dann tue Buße und lese das Buch der Bücher. Egal, Max, er fährt in die E-Mail. Du verirrtes Schaf, ora et labora. Oh, no. Lieber ich singe die Internationale. So kommst du vielleicht in die Gewerkschaft, aber für den Himmel sehe ich schwarz. Dann, ich lieber bleibe bei die Rote Bulle. Schon wieder rote Propaganda. Nein, die führe direttissima in die E-Mail. Rette Bulle verleiht Fliegel. Disco Sensation. New Disco Play. Disco Play. Hypnotic, das ist ein neuer Taler. Ich habe ja Erl losgeschickt mit einem Schraubenzieher. Was ich jetzt nicht machen soll nach Schöner. Du bist eben kein Elektriker, oder? Er verkauft Schuhe besser als ich. Ja, du bist eben ein Schuhverkäufer. Da hat sich's, oder Erl? Hey, warte. Ihr habt gesagt, ich kann in der Sendung meine Schuhe verkaufen. Das wurde mir versprochen. Erl, ich sag dir es, hier ist kein Schuhladen. Hier verkaufst du keinen wie einen Schuh. Ja, aber du bist gleich ein Strumpf voller blutiger Knöchel, wenn ich hier meine Schuhe nicht verhökern kann. Nein, nix drin. 23 Uhr und gleich 31 Minuten der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim Ost und Pforzheim West Baustelle. 4 Kilometer Stau. Bitte fahren Sie vorsichtig. Ihr Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Schnell, Leute, macht euch auf was gefasst. Das ist der totale Abschuss. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Jetzt geht es richtig los. Weil ich jetzt tanzen kann. Pass mal auf. Hey, leg los. Komm, ich sag es dir, Kleine. Leg los. Oh yeah, das geht in die Beine. Ja, los! Lass mal auf! Hey, seid ihr bereit, noch schöner? Visual Display arbeitet. Delta 2, schalten Sie auf Hyperrealität. Ja, Sir. Geschwindigkeit 400 Knoten beibehalten. Eintritt, Kontrollpunkt Sierra. Sinken auf Angels 2. Und los geht's! Jetzt geht's um eine Woche Paris. Ganz genau. Und zwar von Rainbow Tours, Vitamine gegen Langeweile. Zum Beispiel, die fahren auch nach Lloret de Mar. Mit den Disco Greens und Disco Kings, habe ich letzte Woche schon gesagt, am 21.08. eine Woche für schlappe 399 Mal. Wie finde ich das? Triebwerkzündung in 5 Sekunden. Aber jetzt geht es erstmal eine Woche nach Paris. Wer mir jetzt gleich nachher 5 in der Reden sagen kann, ich hoffe, das Telefon klappt. Los geht's! Jetzt geht's los! Ja, der Superstar. Superstar. Rap that superstar. Wir haben 23:40 Uhr. Ach, schon mal mit der 0137-220-100, da klappt's nicht. Ich habe ja gedacht, der Schuhverkäufer schafft's, aber praktisch, handwerklich total unbegabt, Al. Ha? Ein Mann sollte täglich draußen sein und mit seinen Händen arbeiten. Ja. Egal, ob du deinen Nachbarn Nägel in die Reifen drückst oder in das Grab springst, das du gerade geschaufelt hast. Du bist schuld. Hey, du Fuzzi. Radio ist die letzte Scheiße. Nein, du kannst uns nicht reparieren, das ist es. Wir schalten um auf die andere Nummer. Kelly, sag die Nummer durch. Oh mein Gott, ich hab die Nummer vergessen. Oh Gott, oh Gott. 01388000 gilt jetzt hier. Die Spannung steigt von Minute zu Minute. Wow! Konzentriert euch! Kids. Das waren jetzt mehr oder weniger die House-Hits der letzten zwei Jahre. Und da jetzt fünf zu finden, dürfte nicht schwierig sein. Leute, wer ist der Gewinner? Das wird sich gleich rausstellen. Yo, kick a little something funky for the people. Und 48. Hallo Nachtschwärmer. Hallo Blondis, habe ich noch ganz vergessen. Also, ich hatte Al losgeschickt, die Leitung zu reparieren, aber... Feigling, Al! Kann ich ja gleich was richtigstellen. Ich bin kein Feigling. Doch. Oder können Feiglinge neuerdings 4 Touchdowns in einem Spiel fertig kriegen? Ja, vor 100 Jahren, Al. Nächstes Mal mach ich es einfach selber, ja? Um dir zu helfen, habe ich eine Liste mit den 10 wichtigsten Dingen aufgestellt, die du tun musst, um etwas attraktiver zu werden. Ja. Nummer 10. Wirf dir einen traditionellen islamischen Schleier über, der alles bedeckt außer den Augen. Ja. Nummer 9. Kauf dir einen Schwingschleifer für deine spitze Zunge. Nummer 8. Pudelmütze. Nummer 7. Zieh die Pudelmütze runter bis zur Kniescheibe. Danke. Nummer 6. Bezahle eine attraktive Frau dafür, dass sie sich Tag und Nacht vor dich stellt. Nummer 5. Ganzkörperlifting. Nummer 4. Zieh noch eine Plastiktüte über die Pudelmütze. Und Nummer 3. Rasier dir eine Glatze und lass dir Cindy Crawfords Gesicht auf den Hinterkopf tätowieren. Und trainiere 20 Stunden täglich rückwärts gehen. Das fordert Rache heraus. Ich schwör's dir, was ab. Nummer 2. Nimm dir eine Kellerwohnung oder zieh am besten gleich zu dem Maulwurf. Nummer 1. Versuch den Präsidenten zu überreden, dass er Halloween nach dir benennt. Jetzt reicht's. Jetzt grüße ich die Sandra aus Ludwigshafen. Hallo Sandra. Hallo. Sandra, hast du mir 5 in Breden? Ja. Lass mal hören. Jared von Papa Bear? Nein, das war nicht dabei. Das waren alles House-Songs. Weiter? Von vorhin war das also. Das war das vorherige. Nein, tut mir leid. Das jetzige gilt jetzt. Schade, Sandra. Ich gebe dir zum Trost eine CD. Okay? Bleib dran. Equipment isn't properly set up, you might be missing some of the benefits that stereo can provide. Hallo Thorsten aus Wiesloch. Thorsten, 5 in der Breden brauche ich bitte. Ja, dann fangen wir doch mal an mit Red 5. Genau. Brooklyn Bounce. Yo. Marusha. Hans sicher. Ruth. Yo. Und Westbam. Hey! Das war ja einfach. Durchkommen war schwieriger. Thorsten, bleibst du dran? Eine Woche Paris. Voll. Super! Volltreffer. Das ist ja toll. Das ist ja wirklich super. Ganz Sieg, toll. Sieg, grandios. Absoluter Sieg. Ja. Volltreffer. Ein Volltreffer. Game over. Ja, du hast es geschafft, Rob. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. So I don't waste my time giving my love to someone that's cold. Cause I plan to give my love until I touch your soul. I told you from the start that you're the one. We can travel the world and lay out in the sun. If there's a reason we should fall apart, just give it to me straight, cause I wanna be your home. Frisch abgemischt. Bad Boys Blue. Wir haben 23.54 Uhr. Hallo nach Trevor. Hier ist euer Charlie. Ich bin der 4-Touchdown Highschool Footballstar Al Bundy. So, das hätten wir. Schwabikowski. Pfoten weg von der Fernbedienung. Gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Morgen ist der liebe Charlie stationär wieder unterwegs in der Disco Digamon Bruchsal. War ja letzte Woche die Blues Brothers, war super stark. Jeder hat eine Sonnenbrille bekommen, geschenkt. Und dieses Wochenende, morgen haben wir wieder Fesselparty. Das heißt, die Damen kriegen eine Handschelle und die können sich die Herren schnappen. Aber können auch per Post die Herren sich anbieten, wenn sie geschnappt werden sollen. Und die Damen können dann überall hin fesseln an den Wasserhydranten. Überall, was man sein soll. The new dimension of fun. Radio Regenbogen ist im Internet. Auf unseren Seiten erfahren Sie alles über Moderatoren, Programm und Veranstaltungen von Radio Regenbogen. Mit Real Audio sind wir sogar rund um den Globus zu hören. Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns doch im Internet. Die Adresse www.radio-regenbogen.de. To the rhythm. To the rhythm. Hallo Blondies, hallo Kelly. Kenny Schatz, alles klar? Was ist eine Blondine auf dem Gymnasium? Antwort: Das ist meistens die Putzfrau. Oder was sagt eine Blondine, wenn sie einen... Ruhe! Was sagt eine Blondine, wenn sie einen Porno sieht? Das bin ja ich! Gleich volle Stunde, gleich Aktuelles. Nachher bin ich wieder da, nach Schwärmer. Und jetzt folgt die Nachrichtensendung mit Ihrem Moderator, Max, das ist der liebe, gute Max. Maximal überwältigen. Kurz vor Mitternacht das Wetter von hier. Es kühlt in der Nacht ab auf 17 bis 12 Grad. Am Tage dann gelegentlich ein paar Wolkenfelder. Es scheint aber häufig die Sonne und es bleibt trocken. Erst am Nachmittag vereinzelte Gewitterchen. Es wird mit 25 Grad im Schwarzwald und 27 bis 31 Grad im Rheintal etwas wärmer, als es gestern war. Die weiteren Aussichten: am Sonntag bewölkt, im Tagesverlauf freundlicher, am Montag überwiegend sonnig und sommerlich warm. Radio Regenbogen, 101,1. Nachrichten. Um 0 Uhr mit Max Lehrer. Der Unionsfraktionsvorsitzende Wolfgang Schäuble hat nach einer Umfrage für das ZDF-Politbarometer SPD-Kanzlerkandidat Schröder als populärsten Politiker in Deutschland abgelöst. In den veröffentlichten Umfragen liegt die SPD 6 Wochen vor der Bundestagswahl unverändert 3 bis 4 Punkte vor der Union. Dieter Roth von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen sagte dazu, der Wechsel an der Spitze der Popularitätsskala zeige keinen grundlegenden neuen Trend zugunsten der CDU an. Bundeskanzler Kohl will auch im kommenden Jahr hohe Fördermittel für den Arbeitsmarkt bereitstellen. Bei einem Wahlkampfauftritt im thüringischen Ilmenau sagte Kohl, 1999 sollten etwa 20,3 Milliarden Mark für den Arbeitsmarkt eingeplant werden, wenn es die Finanzlage ermögliche. Das ist etwa derselbe Betrag wie dieses Jahr. Außerdem sicherte der Kanzler den Ostdeutschen zu, die Ostförderung bis zum Jahr 2004 auf dem derzeitigen Niveau zu belassen. Außenminister Kinkel hat scharf gegen die Ausweisung des ARD-Journalisten Brebeck aus Jugoslawien protestiert. Er sprach von einem Eingriff in die Pressefreiheit. Der jugoslawische Botschafter wurde ins Auswärtige Amt bestellt. Jugoslawien hatte Brebeck und sein Team ausgewiesen und ihm vorgeworfen, einen Angriff der serbischen Polizei auf albanische Untergrundkämpfer inszeniert zu haben. Bei der US-Botschaft in Bern ist gestern eine Bombendrohung eingegangen. Das Gelände wurde abgesperrt. Die Polizei fand aber keine verdächtigen Gegenstände. Auch das Konsulat der USA in Rio de Janeiro musste wegen einer Bombendrohung geräumt werden. Die US-Botschaft im südafrikanischen Swasiland erhielt gestern bereits die 2. Bombendrohung. Die Rettungsarbeiten in dem Unglücksbergwerk von Lassing sind endgültig beendet. Wie berichtet wurde, werden sich die Arbeiten nun auf die Bergung der 10 Opfer konzentrieren. Die letzte Bohrung in einen Hohlraum von 175 Metern Tiefe hatte keine Lebenszeichen gebracht. Der Hohlraum war mit Wasser gefüllt. Fast 38.000 Mark, das ist die stolze Bilanz einer Spendenaktion der Polizei Mannheim zugunsten ihres französischen Kollegen David Nivelle. Aus ganz Deutschland gingen Beträge zwischen 2 und 1.200 Mark ein. Der französische Polizist war während der Fußball-Weltmeisterschaft von deutschen Hooligans lebensgefährlich verletzt worden. Wochenlang lag er im Koma. Der VfB Stuttgart hat mit einem 2:1-Sieg über Borussia Dortmund einen furiosen Bundesliga-Auftakt gefeiert. Die Treffer gegen den Weltpokalsieger erzielten Keller und Djordjevic. Salou gelang in der 38. Minute lediglich der Anschluss. Zuvor hatte Pokalfinalist MSV Duisburg Aufsteiger Eintracht Frankfurt ebenfalls 2:1 geschlagen. Anke Huber ist beim Tennisturnier in Boston im Viertelfinale ausgeschieden. Die Karlsdorferin verlor gegen Marianne de Swart aus Südafrika knapp 4:6, 6:7. Die Zeit 0 Uhr und 3 Minuten. Der Radio Regenbogen Verkehrsservice. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim Ost und Pforzheim West. Baustelle 3 Kilometer Stau. Bitte fahren Sie vorsichtig. Die Radio von hier mit der besten Musik. Ah, gleich geht's los mit uns. Der Rhythmus treibt die Herzen an, wie kann's auch anders sein? Steht alle auf, macht alle mit, wer tanzt schon gern allein? Das Eis zerbricht, der Blutdruck steigt, die Tanzmusik macht froh. Denn jetzt kommt sie, die sensationellste Fahrrad, schönste Tanzmann schwingt eine super Top-Beat-Show. Hey, Nachtschwimmer! Party time is any time, is any time. It's party time! Ist da, der Action-Sommer. What time is it? It's time for... Ladies and gentlemen, welcome to the house party. Just give me love, don't give me stress. All I wanna have is happiness. Happiness. have is happiness. Please don't give me stress. I'll be there through the last river. Der Sommer wird heiß. Es gibt nichts, was mich noch hält. Schöne Grüße an den Rest der Welt. Okay. Das machen wir eine Runde für alle, die beim Feiern sind. Achtung! Um 0 Uhr und 8, der echten Nachtschwärmerzeit. Summer, Sun and Sun. Voll cool. Party. Hey, das Gelbe vom Ei. Geil. Fun in the Sun. Fun, fun, fun, fun in the Sun. Vorrat reicht. Probably the best music. Come on. Yeah. Action. Steiler Sound und steile Action bringen einfach Satisfaction. Und immer wieder sülzt der DJ rum und alle lieben ihn, denn er ist dumm. So, jetzt geht die Party richtig los. So, mach schon mal, das ist ein Gewinnspiel. Geht's um eine CD. Wer kann mir sagen, von wem ist das Original? Alles wackeln sehen. 0138 8000. Alle Hände nach oben. Wir haben 0.19 Uhr und ich habe jetzt in der Leitung aus Karlsruhe-Neureith die Birgit. Birgit, von wem ist das Original bitte? Ja, von Scooter. Richtig, ja, das ist richtig. Und das gibt eine CD für dich, Birgit, bleib bitte dran. Ja. Juhu. Super. Spitze. Und hier heißt immer noch Nachtschwärmer Spezial. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Uhr, nach Trümmer. Die Charlie 2000 Homepage heißt ja www.charlie2000.de. Und da hatten wir ja aufgerufen, wer ins Gästebuch reinschreibt, der 50. der bekommt eine Internet-Homepage nach Wahl. Muss ich nur immer scharf genau schauen, dass ich es nicht falsch sage. Webmaster, Webdesign, der mir auch die Seite gestellt hat. Und es haben 310 angeklickt, 72 haben geschrieben, der 50. der heißt, und da, das ist der Andreas Schäuble aus Karlsbad. Gratulation, Andreas! Powerplay! Powerplay. sound. Mal, Bud Bundy hat gerade einen Termin. Wie finde ich das? Ja, Puppe, ich glaube, dass der Großmeister dich noch irgendwo dazwischen kriegt. Also, wie wäre Freitag um 9? Aber 10 würde auch gehen. Naja, es muss ja nicht Freitag sein. Also, ausgemacht. Ich ruf dich wieder an. Schon wieder ein Korb, hä? Ja, kannst du mir vielleicht auch sagen, wann die Hölle zugefriert? Stex Bad Bunny. Bin endlich total und völlig am Ende mit Frauen. Wissen wir. 0 Uhr und 30 Minuten, der Radio Regenbogen Verkehrsservice auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim Ost und Pforzheim West Baustelle. 4 Kilometer Stau, bitte fahren Sie vorsichtig. Vor sehr, sehr langer Zeit, da blickte Gott auf die Erde und sah, dass sie voller Sünde war. Party, Party, Party, woo! Gott war nicht sehr erfreut. Alle Menschen benahmen sich wie totale Vollidioten. Alle Menschen. Außer einem braven Mann namens Charlie, auch bekannt als der alte Grießkram. Freut euch auf Charlie. Charlie, sind wir auf Sendung? Hi. Zündung. Gewinnspiel. Na dann, volle Spieltrieb voraus. Jetzt geht's los! Gleich gibt's tolle Preise zu gewinnen. Jetzt geht's um unsere Reise. Eine Woche Paris. Wahnsinn! Von Rainbow Tours. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seid ihr bereit? Mach schneller! Und jetzt gehe ich musikalisch noch ein bisschen zurück. Sagen wir mal, als das Techno erfunden war. Damals war ja Techno, Blümchen war damals Techno. Heute ist Kindertechno, aber damals war es richtiger Techno. In die Zeit gehen wir jetzt zurück. Countdown. Seid ihr bereit? 0138 8000. Thank you. 1000. Wir machen gerade einen kleinen Rückblick und das ist gleichzeitig unser Gewinnspiel. Ja! Wir haben 0:42, machen wir noch eine zu. Ja, immer noch unser Gewinnspiel. Das muss jetzt reichen. Back to their hometown, Surf City. Ready, steady, ready, go! Power Radio. Radikale menschliche Modifikation, Cyber mit verstärkter Muskelstruktur. Voll angepasstes biochemisches Programm, äußerste Vorsicht. Nicht autorisierter Interface-Zugriff. Und das soll mir gefallen? Eindringlich, Alarm! Eindringlich, Alarm! Und schalt sofort auf einen anderen Sender um! Finger weg vom Radio! Letzte Warnung! Folgen Sie diesem Regenbogen! Antivirus-Programm! Was ist hier eigentlich los? Unglaublich, das schlägt ihm fast den Boden aus! Folgen Sie diesem Regenbogen! Ja. So, Kai, warst du schon mal in Paris? Nee, noch nicht. Ja, brauchst du mir jetzt nur 5 Interpreten sagen? Ja, es war Interactive dabei. Ja. Scooter. Richtig. Das Modul. Genau. Tune. Ja. Jam and Spoon und Music. Reicht mir, Kai. Eine Woche Paris. Super. John Wegner Schwärmer. Du hast es geschafft. Er hat es geschafft. Famos. Freitagabend. Nein! Durchgeknallter Turbospasen. Oh, gut. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte. KDO! Oh, oh, oh! Welcome to the world of the music instructor. Instructor. Instructor. Instructor. Instructor. Besten Musik. Radio Regenbogen. Von Süd nach Nord, von Ost nach West. Überall stößt man auf Charlies Nest. Er lockt euch ungeniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Er ist einfach unbeschreiblich. Hallo Nachtschwimmer, in dieser Stunde kommen die Höhenpunkte. Zum Beispiel, wenn eine Frau eines Schuhverkäufers sagt: Mein Ehemann ist eine dumme Nuss. Was zum Teufel soll das? Hello, this is Radio T. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now who was my next call? 209 a control. Preparados para despegar. Summertime Spezial. 12, 11, 10, 9, 8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2. Aquí el vuelo 209. Tenemos problemas. Ah, wunderschönes, vieles Frauen auf Tanzfläche. Jetzt schönes italienisches Musik. Aha. Oh, Sole mio, ich liebe alle Frauen, oh, Italia e musica. Ah, bella la bionda, du schöne Frau, kuss mich. La-la-la-la-la-la-la, take the easy way. Der echten Sommer. Yeah, let's go to the beach. Yeah, let's go to the beach.

wert. Ihre Musik ist viel zu scheiße. Los, auflegen. Werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten, starten! Das funktioniert. Voller Spieltrieb voraus! Ja, ja, was? Wow! Achtung! Zündung! Gewinnspiel! Wo laufen? Was ist das für ein Sender? Wählen Sie einmal, aber richtig. Heute strahlende Aussicht. Fun in the sun. Fun in the sun. Jetzt grüße ich die Conny, eine echte Nachtschwärmerin um diese Zeit um 1.53 Uhr. Conny, stimmt das, ja? Ja. Aus Rheinfelden. So, Conny, hast du mir 500 Briten? Ja, habe ich. Lass mal hören. Cindy Loper. Eins. Sailor. Zwei. Smokey. Drei. Bonnie Taylor. Vier. Und noch einer brauchen wir. Fünf. Waren es die Rupe? Ich weiß es nicht mehr genau. Lass mal gelten. Hey. Conny, bleib dran. Eine CD. Super. Alle anlegen bitte auf. Die Conny hat gewonnen. Dankeschön. Rainbow. Sonnenschmarr, Kelly und ich möchten euch jetzt noch der Geheimtipp von der Love Parade bringen. Ha? Kelly, machen wir das? Alles klar. Wir können die Post abgehen lassen. There it is. There it is. There it is. There it is. Ja. Die explosive Minute. Attention. Hi. Hey, ja. Hey, hey. Und jeder wackelt mit dem Kopf. Attention. So, bleibt dran, Leute. Ach, mach doch die Klappe zu. Und jetzt? Das Wetter von hier in dieser Nacht meist klar bei Temperaturen um 15 Grad. Der Samstag wird sonnig und warm, ja fast schon heiß bei maximal 25 Grad am Rhein und 31 Grad im Schwarzwald. Die weiteren Aussichten am Sonntag zunächst wolkig, dann sonnig, Montag wieder Sommer pur. Regenbogen 101,1 Nachrichten um 2 Uhr.